Gespräch 2. Ei, guten Tag, Frau Sauer. Schönes neues Jahr erstmal. Wie haben Sie denn Silvester gefeiert? Sehr ruhig. Ich habe mit meinem Wilhelm ferngesehen und um 12 haben wir dann ein Gläschen Sekt getrunken. Ganz gemütlich. Naja, und dann sind wir früh ins Bett, so um 12:30. Aber wir konnten ja nicht schlafen. Diese Knallerei. Bis 3 Uhr haben wir wachgelegen. Bis 3 Uhr, Frau Fröhlich. Und was das für ein Geld kostet. Naja, ein bisschen Feuerwerk. Einmal im Jahr. Das ist doch ganz schön. Wir haben diesmal ein paar Freunde eingeladen und auch ein paar Raketen und Kracher gekauft. Schon wegen der Kinder. Die freuen sich doch schon seit Wochen darauf. So? Naja. Wir geben jedenfalls dafür kein Geld aus. Wissen Sie, mein Wilhelm sagt immer, wer das Geld so in die Luft schießt, der hat zu viel.